Herzlich willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ja, Sie haben richtig gehört, an Ihrem neuen Arbeitsplatz würden Sie nämlich gerne einstellen. Selbstverständlich nicht gleich ein paar Hunderttausend auf einen Schlag. Nein, das ZDF vergibt nur einen Arbeitsplatz. Und den auch nicht an irgendwen, sondern nur an eine hochbegabte Nachwuchskraft in einem Mangelberuf. Ja, Spitzenpolitiker, da gehören Sie doch dazu als politisches Talent. Machen Sie mit, seien Sie unser Obama. Und zwar einer, der wie der Sendetitel behauptet: Ich kann Kanzler. Dazu gehört offenbar, jedenfalls nach den Werbespots des ZDF, nicht besonders viel. Voraussetzungen gibt es wie in der Politik eigentlich keine, nur ein hochkarätiges Talent und einen guten Plan, wie es mit Deutschland weitergehen soll. Beworben haben sich über 2500 Kandidaten, unter denen sich dem Vernehmen nach übrigens nicht FDP-Chef Guido Westerwelle befunden haben soll. In die Endrunde durchgekämpft hat sich neben anderen die vierfache Mutter Antje Krug, die auch glasklar weiß, wie es für Deutschland zügig nach vorne gehen kann. Wir brauchen starke Eltern, starke Kinder für eine starke Gesellschaft. Wirklich genial. Aber wer weiß, vielleicht hat sich die Kandidatin nur strikt an die Empfehlungen des ZDF-Spots gehalten. Nicht die Rhetorik außer Acht lassen. Schließlich will der politische Inhalt, und sei ja auch manchmal noch so dürftig, in schönen Worten dem Wahlvolk vors Trommelfell geschmeichelt werden. Dass die Mainzelmänner mit diesem Format, das sie nicht selbst erfunden, sondern in Kanada eingekauft haben, der Politik Verdrossenheit entgegenwirken und junge Menschen animieren möchten, sich zu engagieren, das mutet löblich an. Aber wer will denn angesichts der aktuellen Probleme allen Ernstes mit Angela Merkel tauschen? Auf den Job kann doch wirklich niemand scharf sein, der halbwegs bei Sinnen ist. Ganz abgesehen davon stellt sich die Frage, ob die Jury in der Lage ist, den deutschen Obama zu küren. In der Jury ist ja nicht einmal ein richtiger Kanzler vertreten, der weiß, wie die Chose läuft. Der angekündigte Hans-Dietrich Genscher war nur Vizekanzler, aber der hat inzwischen gekniffen. An seine Stelle gerückt ist der ehemalige Bremer SPD-Bürgermeister Henning Scherf. Und der soll wissen, wie Kanzler geht? Spätestens bei Jurymitglied Anke Engelke gerät man ins Grübeln. Bei ihrem Mittun liegt der Verdacht nahe, dass es sich letztlich, wenn auch mitunter unfreiwillig, bei Politik und Comedy um artverwandte Unterhaltungsgenres handelt. Und wenn die vom ZDF gesuchten Talente erst vor eine Kamera treten wollen, um Menschen für politische Ziele zu gewinnen, statt sich in einer Partei zu engagieren, drängt sich doch die bange Frage auf, ob wir noch in einer Demokratie oder angesichts der Flut von Castingshows nicht bereits in einer Telekratie leben.